Als singender Oberarzt wurde Georg Ringsquandl bekannt. Ende der 70er Jahre trat der damals hauptberufliche Kardiologe mit seinem ersten eigenen Bühnenprogramm auf. Den Medizinerberuf gab er vor mehr als 20 Jahren dann ganz auf, um sich seiner Leidenschaft als Liedermacher, Rockmusiker und Kabarettist zu widmen. Und nicht nur das, in den 90ern spielte Ringsquandl in einem Film von Achternbusch mit und er mimte auch Ludwig II. In einem von ihm komponierten Musical. Der bayerische Dialekt war in den Liedtexten immer Ehrensache und immer präsent. Da muss Ringsquandl dann schon schmunzeln, wenn Bands wie La Brassbanda oder Kofelkschroer heute als Pioniere für eine ungehört neue bayerische Heimatmusik gehandelt werden. Ich sehe das und nehme das nicht interessiert wahr. Und ich nehme das nicht auch mit so einer milden Belustigung wahr, weil seit ich das Ganze angefangen habe, irgendwann Ende der 70er Jahre, sind natürlich immer alle paar Jahre bestimmte Trends oder Moden durch Bayern und Österreich gelaufen, die sozusagen die neue alternative Heimatmusik ausgerufen haben. Das hat dann verschiedene Etiketten gehabt. Einmal hieß es Schräg daheim und dann wilde bayerische Volksmusik und so weiter. Ich finde es immer ganz interessant. Aber es bewegt mich jetzt nicht so tief innerlich, weil ich habe schon ungefähr 5, 6 dieser Wellen überstanden. Es freut mich natürlich, dass du einige von diesen jungen Leuten mich anschauen und sich für das interessieren. Und dann habe ich vor ein paar Jahren erschreckt festgestellt, dass ich für manche von denen eine sogenannte Legende bin. Da dachte man, du lieber Gott, bin ich schon so alt. Aber es ist so, ich gehöre zu denen, mit denen die zum Teil aufgewachsen sind. Und wenn einer von denen 20 ist, dann war ich schon ziemlich hoch im Erwachsenenalter, als der eben zu denken anfing. Georg Ringsquandl, gestern bei uns im Gespräch aus Anlass seines neuen Albums Woanders, das er ab Oktober live vorstellen wird. Gleich hören Sie das ganze Gespräch mit Ringsquandl. Zuvor ein Titel von diesem neuen Werk, Sitzt der Herr. Sitzt der Herr, sei mein Freund und trink mit mir aus dem Krug. Und erzähl, wo du schon warst auf der Welt. Was deine Füße schon mal in Gang ist, nein, Kind. Hast schon mal gesehen, wie man da Leichen verbrennt. Bist vor dem Querlauf schon einmal Reis ausgerinnt. Hast du am Hosen, sind die Füße schon versenkt. Sitz dir hin. Sei mein Freund und trink mit mir aus einem Krug. Und erzähl, wo du schon warst auf der Welt. Sitzt der Herr, das Eröffnungsstück des Albums Woanders, das neue Werk von Ringsquandl, Album Nummer 12. Und Georg Ringsquandl hat Zeit gefunden für einen Besuch im Studio vom Deutschlandradio Kultur. Wir freuen uns darüber. Willkommen. Guten Tag. Herr Ringsquandl, bleiben wir doch gleich mal bei diesem Song, den wir eben gehört haben. Im Text, da fallen so exotische Namen wie der Fluss Ganges in Indien, wie China oder ein Freudenhaus in Saigon wird erwähnt. Im Kontrast dazu hören wir diese tiefen, entspannte, bluesige Musik zusammen mit ihrem Gesang im schönsten bayerischen Dialekt. Das hört sich auf dem Papier erstmal ganz schön bunt an und wir haben es aber gehört. Es ist was sehr Organisches, auch sehr Klares geworden. Wie haben Sie das hingekriegt? Am Schluss ganz einfach. Am Schluss haben wir uns einfach zu viert in das Wohnzimmer gesetzt und haben das 2, 3 Mal gespielt und die beste Version genommen. Aber ich muss zugeben, dass davor liegen natürlich einige Zeiten, sagen wir ungefähr 15 Jahre, wo wir immer wieder versucht haben, sowas zu machen. Man braucht die richtigen Musiker, die habe ich seit 7 Jahren und dann haben wir halt mit denen über viele hunderte Konzerte, wo wir uns mal vor dem Konzert bei der Vorbereitung oder bei irgendeinem von uns zu Hause getroffen haben, im Wohnzimmer uns hingesetzt haben und einfach probiert haben, mit akustischen Instrumenten sozusagen einen entspannten Groove, entspannte Rhythmik zu spielen, möglichst unaufgeregt und trotzdem mit einem pulsierenden Swing. Und das hört sich ganz einfach an, aber der Punkt, dass man Musik hinkriegt, die komplett entspannt klingt, so als könnte es jeder machen, das wirklich hinzukriegen, das ist ein langwieriger, schwieriger Prozess. Sie haben ja auch viele Alben im Studio aufgenommen, mit Verstärker, mit Mischpulten etc., dem ganzen Equipment. Wieso denn nun diese Idee des Wohnzimmerkonzerts, also akustisch in einer Altbauwohnung in München und das über einen Zeitraum von gerade mal 6 Tagen, der Aufnahmeprozess. Warum haben Sie gerade diesen Sound gewollt? Es gibt ja so eine klassisch wunderschöne und bestens sauberst produzierte Rock- und Pop-Alben, die natürlich ihren Verdienst haben, aber so nur, wenn die Musiker zusammen in einem Raum sitzen und aufeinander hören, dann atmet die Musik. Also wenn die Musiker aufeinander reagieren, das heißt, wenn die sich wirklich in realer Lautstärke hören, dann können die zusammen musizieren. Wenn die in getrennten Räumen sitzen, spielt jeder für sich, zwar wunderschön, aber ist letztens eine artistische Angelegenheit. Und aufeinander zu reagieren, das geht eigentlich nur, wenn man zusammen in einem Raum sitzt und dann der Schlagzeug eben leiser sein muss als die Stimme oder der Bassist. Und die hören aufeinander und das atmet dann, das ist ein atmender Organismus. Um das hinzukriegen, muss man, wie gesagt, viele, viele, viele Konzerte miteinander gemacht haben, muss ich mögen und es müssen natürlich erstklassige Musiker sein. Ja, Sie formulieren ja auch Ihren Dank im Booklet hinten nicht nur etwa an den Kollegen Nick Woodland, der Sie ja 2 Jahrzehnte als Bluesgitarrist begleitet hat, sondern auch an die Instrumente. Insofern denke ich, die spielen eine ganz zentrale Rolle, gerade bei so einer akustischen Aufnahme. Also Sie danken einer 100-jährigen Mandoline von Gibson und einer Dobro, also dieser Resonator-Gitarre. Was sind das für Instrumente und wer hat sie gespielt? Die Instrumente sind alle eigentlich schon ein paar hundert Jahre alt, beziehungsweise das jüngste ist diese Dobro, die, glaube ich, inzwischen vor 90 Jahren erfunden worden ist. Das sind eigentlich die Klänge, mit denen das alles angefangen hat. Und wie schön es auch ist, was mit der Popmusik und der Elektronik alles entwickelt hat, am Schluss bleibt es natürlich immer bei dem, was einfach ein akustisches Instrument ist. Und eine Akustikgitarre hat, wenn man sie bei normaler Lautstärke hört, oder Zither oder Mandoline oder auch Dobro oder Kontrabass, ist ja jedes für sich, wenn es in wirklich dezenter Lautstärke gespielt ist, ein Klangkosmos für sich. Also ein Kontrabass entwickelt allein eine gesamte Klangwelt. Und das zusammen ist schon was sehr Schönes. Das geht verloren, wenn eine Rockband richtig loslegt. Es gibt Zeiten, wo eine Rockband richtig Krawall machen muss, sodass man einfach denkt, das ist Statik oder Düsenflugzeug. Haben Sie auch gemacht, ne? Habe ich auch gemacht. Aber also der wirkliche Klangreichtum dieser Instrumente, der kommt nur zur Geltung, wenn die Lautstärke insgesamt niedrig ist. Kommen wir zu den Texten. Sie gelten als großer Dylan-Verehrer, vor allem was seine Texte angeht. Was genau haben Sie denn beim Texten von ihm gelernt, übernommen? Das ist kurz schwierig zu sagen, aber zum Beispiel eine großartige Sache hat Dylan, der kann zum Beispiel in einem Satz ganz tragische oder wirklich bedeutungsschwere Schicksalssituationen schildern und gleichzeitig hat es einen Schuss von warmer Ironie. Ohne dass irgendwas veräppelt, ohne dass was etwas denunziert oder ins Lächerliche zieht, hat er die Fähigkeit, Situationen zu schildern, die wirklich ein Schicksalsschlag ist und gleichzeitig hat er die Fähigkeit, dass er darüber eine leise, ironische Distanz legt, die trotzdem Wärme hat. Und er ist immer essentiell. Es ist nie bla bla. Er schreibt keine kommerziellen Geschichten, um den Markt zu beeindrucken, sondern er schreibt einfach etwas aus seinem Leben oder aus dem Leben, das er in seiner Umgebung beobachtet. Und es ist immer so formuliert, dass es einfach steht, und zwar vielleicht für Jahrhunderte. Diese leise, ironische Distanz, die Sie gerade erwähnt hatten, die führt ja auch, finde ich, sehr schön zu Ihren eigenen Texten. Also man könnte ja so als inhaltliche Klammer dieses Albums formulieren, das bewegt sich da zwischen zwei Polen. Einerseits diesem Träumen von der Ferne und dem Gedanken, woanders ist es immer irgendwie besser. Es gibt einen Titel von einer Frau aus der Oberpfalz. Oberpfalz heißt der Titel, die dann sich irgendwann ins Auto setzt und wegfährt, obwohl sie eigentlich ein ganz harmonisches, schönes, aber vielleicht auch langsam inhaltsleeres Leben führt. Und andererseits ist da diese starke Heimat, Verbundenheit mit allem führen wieder, bis hin zu so einer bayerischen Nabelschau, die Sie auch ein wenig aufs Korn nehmen, etwa im Titelsong Woanders. Wie sind diese Texte entstanden und wie haben Sie sie dann zusammengefügt als so ein ganz großes Ganzes? Ich habe es nicht bewusst so zusammengefügt, sondern das sind die Texte, die ich in den letzten 1,5 Jahren geschrieben habe. Und die haben, ohne dass ich das als Konzept geplant habe, haben die einen irgendwie inneren Zusammenhang. Das sind Dinge, mit denen ich mich auseinandersetze. Also eben, ja, das ist die städtische gegenüber der dörflichen Welt und wie die ganzen modernen Lebensumstände sozusagen allmählich natürlich auch das Leben auf dem Dorf oder in den Kleinstädten verändern und was da so passiert. Es ist natürlich so, dass die digitale Revolution natürlich auch das letzte Dorf ganz hinten in der Oberpfalz verändert. Das sind letztlich die Gedanken, die ich mir so übers Leben mache. Ich beschäftige mich mit diversen geistig interessanten Zeitströmungen und lese einiges und mache mir so seine Gedanken. Und ab und zu macht es Klick und dann springt irgendein Satz aus meinem Kopf raus, der dann ein schönes Lied ergibt. So entsteht das Zeug. Ich habe gehört, das eine Lied, was ich gerade erwähnt hatte, Oberpfalz, das hatte mal 30 Seiten Textumfang. Ja, die Hookline heißt das so. Das war hinten, ganz weit hinten in der Oberpfalz. Und das war sofort geschrieben, aber dann, bis der ganze Song fertig war, das sind ungefähr 30 Seiten Text und verschiedene Harmonieschemata und daran habe ich ewig lang gefeilt und ich war schon kurz davor, das Ding in die Tonne zu hauen. Aber irgendwann hat es dann doch eine Form gefunden, die schön ist und so, dass man zuhört. Und dann war es auch noch der Lieblingssong sozusagen dieses australischen Tonmischers, also der wirklich Lionel Richie gemischt hat und alles Mögliche an internationaler Popwelt gemischt hat. Und der ist sofort an diesem Song hängen geblieben, obwohl es nur zum Teil verstanden hat. Dachte mir, dann ist wahrscheinlich doch irgendwas dran. Also dann ist die Oberpfalz drauf geblieben auf dem Album. Dann wollen wir den jetzt auch hören zum Abschluss. Vielen Dank, Georg Ringskrantl, für Ihren Besuch. Ja, Dankeschön auch. Wo der kalte Wind durchbläst, der Fuchs sagt, gute Nacht zum Haus. Burgl, Wälder, Weiher, dazwischen unser Dorf. Die Tag so ruhig, die Nacht zur Stadt und alles hat seinen Platz. Der Moos so nett, die Kinder brav, die Eltern in der Nachbarschaft. Mal gibt es Wolken, mal ist der Himmel blau. Die Sommer heiß, die Winter kalt und sonst dazwischen drin. So ist hinten, ganz weit hinten, in der Uhr.